Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 30, 2018, Episode 580. Ja, Japan. Haha, Thema heute: Japan und EU beschließen das Handelsabkommen. Ja, endlich mal was Gutes von der EU. Danke, EU. Ja, Nihon Daisuki. Ja, ich freue mich sehr drauf, auf die, ja, sagen wir mal, fallenden Handelsbeschränkungen zwischen Deutschland und Japan. Ganz klar, warum freue ich mich? Weil ich viel aus Japan importiere. Ja, yay. Und das bedeutet, die Zölle fallen für fast alle Produkte komplett weg. Ja, nicht nur das. Die Zusammenarbeit wird dadurch gestärkt. Ja, ein Freihandelsabkommen, das ist sehr gut. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso bin ich für ein Freihandelsabkommen mit Japan, aber nicht mit einem Freihandelsabkommen für die mit der USA? Ganz klar, weil die, und das ist, wo ich auch die Kritik daran nicht ganz verstehen kann, an diesem jetzt, ja, die Standards sind in Japan im größten Teil gleich, teilweise sogar noch stärker als bei uns. Das heißt, uns erwartet keine Verschlechterung, sondern allenfalls eine Verbesserung. Ich weiß nicht, wie die dort, wie die einzelnen Punkte jetzt genau behandelt wurden. Ja, als japanischer Verbraucher wäre ich jetzt etwas beunruhigt und wäre vielleicht sogar dagegen, weil die Standards in Japan werden dann fallen. Ja, es ist also unglaublich, was dort zum Beispiel gerade in Sachen Lebensmittelsicherheit für extremst hohe Standards herrschen. Und jetzt kommen da, naja, viele Sachen aus der EU, die lockern das Ganze auf, weil dann natürlich auch bestimmte Sachen nicht mehr sein darf, um eben die heimische Konkurrenz da nicht zu bevorteilen. Ja. Und das, ich denke da zum Beispiel an hygienische Verpackungen. Das ist in der EU aus mehreren Gründen, also bei weitem nicht ganz so stark ausgeprägt wie in Japan. Klar, in Japan nimmt das teilweise auch groteske Züge an, deswegen, wegen dieser übereifrigen Hygiene, ja, aber es bezeichnet dann eben auch das Problem. Und die Annäherung von beiden jetzt, ja, bietet eigentlich den europäischen Firmen wesentlich mehr Chancen. Ja, das muss man schon sagen, weil die jetzt auf den Markt kommen können, ohne dass die unüberwindbare Hürden vor sich haben. Ja. Deswegen, als japanischer Verbraucher wäre ich jetzt beunruhigt, aber als europäischer Verbraucher eher nicht, denn wenn wir einige Bestimmungen von den Japanern quasi jetzt bei uns anwenden, damit dieses Handelsabkommen eben zustande kommt, das ist ja so ein Für und Wider, ja, das ist so nicht wie bei der Rhetorik der USA, ja, entweder ihr macht das, was wir wollen, oder fertig, ja, sondern die haben ein bisschen nachgegeben, wir haben ein bisschen nachgegeben und dann hat man sich geeinigt und dann ist es ein guter Mittelweg, ja. Und das Freihandelsabkommen mit der USA, TTIP, bin ich aus dem Grunde ein extremer Gegner, ja, weil das unsere Standards in den Keller reißen würde. Also da könnte ich eigentlich guten Gewissens nichts mehr bei uns kaufen. Ja, das ist eine schlimme Geschichte, wenn man mal überlegt, wie dort auch das funktioniert mit der Haftung. Ja, das ist, in Japan ist es ähnlich wie bei uns. Das heißt, es wird vor Erscheinen, muss es geprüft werden. Da müssen Gutachten erstellt werden, bevor etwas zugelassen wird auf dem Markt, gerade für Lebensmittel beispielsweise. Während es in den USA tatsächlich so ist, dass die Firmen können rausbringen, was sie wollen. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich so, weil dort regelt sich das anders, nämlich mit den drakonischen Strafen, die verhängt werden, sollte eine Firma ein Produkt herausbringen, das auch nur annähernd schädlich ist. Deswegen machen es natürlich die Firmen selbst, diese Kontrollen, ja, weil sie einfach sagen, okay, also wenn wir das nicht machen, haben wir eine Millionen, vielleicht sogar Milliarden Schadensersatzklage am Hals, ja, da kann jede einzelne Person kann dann eine Million abzocken und noch mehr, ja, und deswegen passen dann die Firmen entsprechend auf. Aber bei uns ist es eben andersrum. Wir haben dieses drakonische Strafsystem nicht. Das heißt, bei uns gehen die Firmen mit relativ glimpflichen Strafen gehen die aus. Aber die müssen ja zuerst auch mal große Anforderungen machen, bevor sie überhaupt die Produkte zugelassen bekommen. Ja? Und das ist eben ein Problem, wenn wir zwei so grundlegend verschiedene Systeme versuchen übereinzubringen, denn ja, könnt ihr euch schon vorstellen, wenn jetzt die Firma aus der USA das ein Produkt zum Beispiel bei uns veröffentlicht, bei uns aber keine drakonischen Strafen erwarten kann, ja, und gleichzeitig hier die Zulassung dann eben in den USA nicht so strikt ist, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es da natürlich ganz immense Regelungen und genau formulierte Regelungen geben muss, ja, damit das glimpflich abläuft. Ja. Sonst wird Europa das Versuchskaninchen von US-Firmen, ja, weil bei uns brauchen sie sich über große Strafen keine Gedanken zu machen, ja. Haben aber auch nicht unser Prozess durchzulaufen, wie in der EU, eben um Produkte auf den Markt zu bringen. Und das ist genau das Problem. Und das war eben in dem TTIP noch nicht mal annähernd zufriedenstellend geregelt. Ja, und deswegen geht es, das geht einfach nicht. Also solch große Unterschiede, unterschiedliche Märkte, vor allem auch mit einem Handelspartner, der denkt, er ist der Weltherrscher, ja, geht so nicht. Man sieht es ja jetzt, die ganze Rhetorik, wie es da rauskommt, was da passiert. Ja, entweder ihr macht, was wir sagen, oder wir machen euch kaputt. Ja, und damit kann man natürlich nicht handeln. Das hätte dazu geführt, dass eben unsere Standards ja, total zusammengebrochen werden. Und hier bei dem Handelsabkommen mit Japan ist es eben nicht der Fall. Dort sind die Standards also grundlegend erstmal relativ nah beieinander. Und da konnte man sich dann auch sicherlich einigen, ohne dass man jetzt zu starke Änderungen hier hat. Genau. Deswegen freue ich mich drauf. Und natürlich auch, wie gesagt, deswegen, weil natürlich dann auch die Importe für Privatleute wesentlich günstiger werden. Die Zoll Schranken fallen, hat nichts mit der Mehrwertsteuer zu tun, die immer noch fällig werden, dann natürlich beim Import, ganz klar. Ja, also da aufpassen, wenn ihr ein Gerät kauft, dann zum Beispiel für umgerechnet 500 Euro in Japan, dann kommt eben die 19% Mehrwertsteuer kommen dann natürlich mit dazu. Ja. Aber jetzt kommen ja auch noch tatsächlich Zölle dazu, und nicht nur das, es gibt sogar für einige Produkte sogar noch Strafzölle, wo dann ein Produkt ganz, ganz schnell also überhaupt nicht mehr rentabel ist. Ja, ich weiß, ich habe mal eine PlayStation 2 importiert, da war dann letztendlich die Zollkosten zusammen mit der Mehrwertsteuer so extrem hoch, dass ich mir 3 europäische PlayStation hätte dafür kaufen können. Ne? Das war schon ziemlich heftig. Naja, gut, was soll man auch machen? Ne? Und sowas wird es dann in Zukunft nicht mehr geben dann. Und ja, das ist nur der Anfang. Wenn wir da anfangen, dann zusammen Produkte überhaupt, also sagen wir mal zu fertigen, die eben auch für beide Märkte gedacht sind, dann wird das alles noch sehr, sehr interessant. Übrigens auch sehr interessant, das darf man nicht vergessen, zum Beispiel mit Regionalcodes und so weiter ist ja Japan und die EU übrigens identisch, also beide haben zum Beispiel Regionalcode 2, wobei das mag vielleicht jetzt in der Zukunft nicht mehr ganz so kritisch sein, vielleicht gibt es aber auch eine Auswirkung dann eben auf den Streamingmarkt. Also ich freue mich jedenfalls, dass das Handelsabkommen zwischen der EU und Japan besiegelt ist und hoffe, dass dann alles noch ohne größere Probleme über die Bühne läuft. das Smartphone ist die Gaming-Plattform Nummer 1. Ich habe mich ja viele Jahre lang dagegen gesträubt, überhaupt das Smartphone als Gaming-Plattform in irgendeiner Weise anzusehen. Ich weiß noch, als die Smartphones rauskamen, also sagen wir mal, Smartphones gibt es ja schon längere Zeit. Ich meine, dieses, was wir jetzt heute als Smartphones bezeichnen, also das heißt Android und iOS. Da habe ich gesagt, nee, also das wird niemals die mobilen Konsolen beispielsweise, wie damals ein Nintendo DS, ablösen können, ne? Wegen der Steuerung und so weiter, zum Beispiel, ne? Und auch wegen der Qualität. Mittlerweile ist die Qualität so hoch, dass man, sind wir ganz ehrlich, so ein Nintendo DS und auch die anderen Geräte ja mal locker in die Taschen stecken kann, mit so einem Tasche stecken kann, mit so einem Smartphone, ja. Von daher ist technisch gesehen schon mal die Voraussetzung längst gegeben. Steuerungstechnisch, tja, da hat man einfach andere Spielkonzepte jetzt entwickelt. Ja, die funktionieren dann mit dem Smartphone, Touch-Display und würden sogar andersrum auf normalen Konsolen ohne Touch-Display nicht mehr richtig funktionieren. Und gleichzeitig aber scheint das alles kein Hinderungsgrund zu sein für die Leute. Und ein Faktor habe ich vergessen. Damals war das schon abzusehen, dass es so weit kommt. Das Smartphone ist ja omnipräsent. Das heißt, im Prinzip hat es fast jeder. Also hat quasi jeder, der ein Smartphone hat, hat potenziell auch die Möglichkeit zu spielen darauf. Und da dann so ein Free-to-Play-Game herunterzuladen und zu zocken, ist nur noch ein kleiner Schritt. Das machen dann eben auch viele und na, so hat es sich tatsächlich zur Plattform Nummer 1 gemausert. Und zwar deutlich schon. Ja. Der PC war bisher die bevorzugte Spieleplattform. Das hätte ich übrigens auch gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Konsolen da deutlich, also die Heimkonsolen da interessanter wären. Ja, vielleicht auch die mobilen Konsolen, wobei die ja stark gelitten haben in den letzten Jahren. Ne? Aber nein, der PC war mit 17,3 Millionen Nutzer die Plattform Nummer 1 und 16 Millionen bei den Konsolen. Also für die Konsolenzahl würde ich jetzt nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen. Bei dem Smartphone sind es 18,2 Millionen Menschen, die eben auf dem Smartphone spielen, und das sind die Zahlen für Deutschland. Ja. Das ist eine Entwicklung, die hätte ich eben vor ein paar Jahren noch nicht voraussehen können, und da hätte ich mich auch dagegen gewehrt, überhaupt daran zu denken, dass das Smartphone die Gaming-Plattform Nummer 1 wird, aber so schnell geht das eben. Ne? Naja. Übrigens, hier fließt auch richtig Geld, ja, also da wird auch richtig Geld mit verdient, auch wenn viele Spiele scheinbar kostenlos sind, wie gesagt, diese Free-to-Play-Games, ja, die sind ja kostenlos beim Herunterladen, aber eben meistens nicht dann beim weiteren Spielen. Und da geht es also auch um richtig viel Geld. Das ist ein lohnendes Konzept auf dem Smartphone. Nicht schlecht. Ja, Bye-bye CD. Tja, vielleicht ist ja auch bald der PC abgelöst als Spieleplattform, weil ja jetzt die Smartphones so überhand nehmen, ja. Aber es gibt halt auch Spiele, sage ich mal, die kann man einfach nur vernünftig auf der Konsole oder auf dem PC spielen, ganz klar. Von daher denke ich, dass das noch sehr lange Zeit so bleiben wird. Anders bei der CD. Das Ende der CD ist im Prinzip besiegelt. Ja, denn es gab jetzt ein deutlicher Wechsel vom Streamingdienst und also von der CD auf den Streamingdienst. ersten Mal ist das Streaming umsatzstärker als die CD. Und damit ist der Wandel vollzogen, ja, kann man sagen, ganz offiziell. Streaming hat einen Marktanteil von 47,8%. Ja. Das Geschäft mit CDs ist um 24,5% eingebrochen, ja, und liegt jetzt mit 250 Millionen Euro Umsatz deutlich hinter den 348 Millionen Euro Umsatz, der eben mit dem Streaming-Dienst gemacht werden. Und das zählt auch für Deutschland, für den deutschen Musikmarkt. Also nicht irgendwo in weiter Ferne oder in fortschrittlicheren Ländern, sage ich mal, wie USA oder Japan. Nein, sondern es handelt sich hier um Deutschland. Und ich sage immer, wenn die Deutschen schon eine neue Technologie akzeptieren und favorisieren, dann ist es auch um die zurückgebliebene Technik eben geschehen. Ja. Auch hier wird es übrigens genau wie die Vinyl, wird es auch hier Liebhaber geben, die noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag CDs kaufen werden oder wollen. Ja. Aber man kann dann genau sehen, wo da der Trend hingeht, und der CD wird es genau dasselbe Schicksal bevorstellen wie der Vinylplatte. Ja. Für einige wird immer sagen, ja, das ist ja viel, viel besser überhaupt und sowieso, ja, aber das war's dann. Ja, wir wissen alle, wie das ausgeht. Ja. Und gut, ich für meinen Teil sage, was hat so lange gedauert? Also nicht jetzt unbedingt Streaming als Format, dann bin ich auch vorsichtig. Also Streaming ist suggeriert ja, dass man die Dateien nicht hat, sondern dass die eben bei Bedarf gestreamt werden, höchstens offline gepuffert werden, sodass man sie auch ohne Netzverbindung hören kann. Aber der Download von Musik, der legale Download beispielsweise über Google Play Music, ja, da kann man sich ja MP3s tatsächlich herunterladen, diese dann auf seinem Computer aufheben und auch dann weiter auf andere Medien kopieren und so weiter. Somit hat man im Prinzip die Musik, ja, aber eben ohne CD. Und ich finde, das Medium CD ist schon lange überholt. Deswegen wundere ich mich, warum es so lange gedauert hat. Vielleicht, weil die normalen Konsumenten keine andere Möglichkeit hatten, komfortabel eben zum Beispiel MP3-Dateien abzuspielen. Ja. Hier hat sich natürlich in den letzten Jahren auch viel geändert. Geräte können jetzt auch einfach streamen direkt von den Musikdiensten, und da ist dann eben wieder die Vereinfachung. Ja. Es ist immer noch so, dass es leichter ist, heutzutage eine CD abzuspielen, als jetzt eine MP3-Datei abzuspielen. Aber gleichzeitig ist es auch einfacher geworden, eine Streaming-Datei abzuspielen, als eine MP3-Datei abzuspielen. Warum? Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Smartphones eben auch Einzug gehalten haben in die Haushalte. Nein, auch die Geräte wie zum Beispiel den Amazon Echo oder ein Google Home, ja, wo man quasi auf Zuruf Musik starten kann, und das ist dann die endgültige Erleichterung für die Leute. Ja. Da muss man nichts mehr machen, auch nicht mal mehr eine Scheibe reinlegen. Ja. Und ich weiß durchaus das zu schätzen, ja, dass es jetzt noch einfacher ist, weil ich merke immer wieder, dass ich habe eine riesige CD-Sammlung. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe eine riesige CD-Sammlung. Die genaue Zahl bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber es schätzungsweise es ist eine vierstellige Zahl von DVDs, die ich habe. Ja. Und das heißt, ich habe so viele Filme. Und ich habe wirklich keine Lust mehr, die anzugucken auf DVD. weil ich dann tatsächlich aufstehen muss, die Scheibe raussuchen, die einlegen, danach muss ich die auch natürlich wieder verräumen und so weiter und so weiter. Und das geht mir mittlerweile so auf den Zeiger, wenn ich hier hingehe auf Google Movies oder auf Amazon Prime, ja, mit der Fernbedienung, zack, zack, zack, starte ich einen Film, fertig, ja. Das ist sogar schon passiert, dass ich mir da Filme gekauft habe, die ich noch schon auf DVD habe ich mir nochmal gekauft auf den Streaming-Plattformen, weil es einfacher ist. Ja, ich kann die direkt von meinem Smart TV aus starten, kein Problem. Da muss ich gar nichts mehr groß machen. Ja, nichts mehr raussuchen, im Regal einlegen und so weiter. Und deswegen hat das eigentlich nur so einen Nostalgie-Effekt für mich. Ja, das ist eigentlich alles. Und ich gebe zu, ich bin ein sehr bequemer Mensch, ja. Aber ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Gerade wenn man so Sachen machen kann wie zum Google Home sagen, spiele Musik, fertig. Und dann spielt er tatsächlich Musik, die man mag, anhand seiner Präferenzen, die man vielleicht schon vorher ein Programm wie Play Music oder YouTube Music eben gespeichert hat sozusagen, und dann wird vernünftige Musik gespielt, die einem größtenteils auch gefällt. Wenn nicht, sagt man weiter, ja? Oder Daumen nach unten. Ja? Weiß nicht, ob das in Deutsch geht. Ich sag Thumbs down, und dann merkt er sich das und dann spielt er das Lied nie wieder. Ja, und das ist gut so. Und das ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Außerdem im Smartphone auch, ja. Smartphone mal kurz aus der Hosentasche gefriemelt, ja. Zack, zack, zack, Playlist gestartet, und schon kann man sich am Stück, einen ganzen Tag Musik anhören, ohne CDs zu wechseln, und ohne einen blöden Radioansager zu hören, Entschuldigung, ja. Das ist eine wunderbare Geschichte, ja. Das ist absolut toll, und ich glaube, das geht dann auch auf bei den Leuten. Jo, eine Epoche geht zu Ende, ja, mit der CD natürlich, aber sie wird langsam zu Ende gehen. Also keine Angst, morgen gibt es auch noch CDs in den Geschäften, und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch, und so weiter und so weiter. Es wird vielleicht weniger werden. Irgendwann werden die ersten Musiker auf den Trichter kommen: Nein, wir veröffentlichen keine CDs mehr, weil das viel zu umständlich ist. Wir machen das über unser eigenes Label per Streaming und fertig. Ja. Und dann wird eben das Angebot weiter sinken. Aber naja, gut. Tja, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Ich bin halt nicht so gut drauf, ja, aber eigentlich müsste man sich hier halt kaputt lachen, ne? Deutschland will bei der KI mitmischen, und zwar bei der Weltspitze wollen sie mitmischen, ja. Dazu kann ich nur sagen, höchstens bei der Überwachung, ja. die DSGVO übereinzubringen mit sowas wie KI ist meiner Meinung nach Mumpitz. Und man sagt, das ist kein Hindernis, weil man wird ja es heißt ja um die personenbezogenen Daten, und da wird dann eben dran geforscht, dass eben die KI ohne personenbezogene Daten, ohne direkten Personenbezug eben genutzt wird, wie etwa zum Beispiel in der Verwaltung, ja, und so weiter. Also das heißt, es geht hier, da merkt ihr das, es geht nicht mehr um die einzelnen Personen, KI für den Endverbraucher, sondern es geht um KI für den Staat, um eben bessere Kontrolle über den Bürger auszuüben. Ja. Klar, die personenbezogenen Daten kann man für einige Projekte da streichen, ja. Aber damit kann auch das Individuum kaum noch was damit anfangen. Ja, wenn mein KI nicht genau über meinen Tagesablauf Bescheid weiß, wie will sie mir dann helfen? Ich habe das schon mal gesagt, ein Assistent, der einen nicht selbst besser kennt, der einen besser kennt, als man sich selbst kennt, ja, ist nichts wert. Der Assistent ist nichts wert. Der kann gleich seine Koffer packen und weggehen. Ja. Der muss wissen, was ich will, noch bevor ich es weiß, dass ich es will. Das ist ein guter Assistent. Ja. dafür zahlen Leute einen Haufen Geld jemanden an Gehalt. Aber sowas gibt es halt auch für, sag ich mal, Normalsterbliche, eben mit dieser künstlichen Intelligenz, mit diesem Assistenten, diesem KI-Assistenten. Aber der muss eben auch Wissen haben über eine Person, bevor er dieser Person auch vernünftig zur Seite stehen kann. Ganz klar. Und von daher ist diese Aussage, die KI in Deutschland, also das ist lächerlich, da lachen ja die Hühner. Wie soll denn das gehen? Und da zeigt sich die Absicht, die Regierung, die Bundesregierung denkt da tatsächlich mit große Mengen an Daten verarbeiten durch eine KI. Und nicht, was bringt es dem Einzelnen? Was macht der Bürger mit dieser KI? Weil da muss ich sagen, so eine KI entwickeln, die bürgernah wäre, ist dann eigentlich mit der DSGVO nicht mehr zu machen. Jedenfalls, wenn man hier seinen Hauptfirmensitz hat. Na, das Thema wird uns sowieso noch beschäftigen. Bin mal gespannt, wie das alles noch so weitergeht. Zu den Sesselfurzern der EU in Sachen Technik und Google sag ich im Uncast noch etwas dazu. Das wird eine lustige Geschichte werden. Ich guck mal, ob ich noch Baldrian irgendwo krieg, damit ich nicht vollends ausraste. Ja, Ghostbusters World AR Game, das wurde jetzt vor kurzem vorgestellt. Man konnte das spielen auf der San Diego Comic Con 2018. Klar, wie ihr euch vorstellen könnt, das geht hier um das Ghostbuster Theme in die Augmented Reality sozusagen geholt, im Stil von Pokémon Go. Entsprechend muss ich sagen, hat es genauso einen hohen Wert oder wird genauso spannend sein, wie eben Pokémon Go zu spielen. Virtuelle Geister fangen, es gibt Arenen, wo dann eben hier besonders schwere Geister auftauchen, die man alleine eben nicht fangen kann. Und im Prinzip all das, was man eben von Pokémon Go kennt, nur eben umgesetzt in das Ghostbuster-Universum. Bald wird uns ja auch noch dasselbe umgesetzt in Harry Potter-Universum hier vorgesetzt werden. Ich denke, es ist gar nicht so schlimm, dass das Spielprinzip von Pokémon Go im Prinzip gleich bleibt, außer ein paar kleine zusätzliche Sachen vielleicht, ein paar andere Änderungen. Warum? Weil dieses Game einfach von dem Universum lebt, in dem es handelt. Und von daher kann ein Harry Potter Pokémon Go sozusagen durchaus noch viele Fans eben begeistern, die jetzt zum Beispiel sagen, na gut, Pokémon, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber Harry Potter ist schon nicht schlecht. Oder wow, Ghostbusters, coole Idee, hier Geister zu fangen, ja, und die dann zu sehen, wo die sind, wenn man da rumläuft, ja, der Kamera werden die eingeblendet und so, ne? Also schon eine Sache. Ich meine, das Ghostbuster-Universum ist halt ein bisschen klein, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie viele Spieler die da rauslocken können damit. Die Problematik ist, dass man die Spieler schon sehr stark motivieren muss. Ja, klar, wer will schon seine Wohnung verlassen, ja, für zu zocken. beim Harry Potter-Universum bin ich aber der Meinung, wird es gut gelingen. Und ja, von daher wird sich zeigen. Also es wird hier alles an den jeweiligen Themen hängen, die da aufgegriffen werden. Und naja, gucken wir mal, wenn Ghostbusters dann erscheint, später im Jahr wird es erscheinen für Android und iOS. Dann werden wir sehen, was die Leute dazu sagen. Bis dorthin dürfte meiner Meinung nach auch das Harry Potter Game dann draußen sein. Jo, was haben wir denn noch? Disney schnappt sich wohl 20th Century Fox. Ja, Da gab es ja einen Bieterkampf und tatsächlich zieht sich einer der zurück, bei dem man eigentlich gedacht hat, die würden Central Fox übernehmen wollen. Und zwar Comcast. Und damit ist der Weg frei für Disney. So langsam wird es grotesk. Also Disney hat so viel gekauft. Die haben ja auch Lucas-Film gekauft. Ja. Seitdem gehört Star Wars leider zum Disney-Universum. Und jetzt kaufen die alles Mögliche auf, nicht nur Produktionsstudien, sondern eben auch die Vertriebskonzerne. Ja. 20th Century Fox. Also es ist schon, schon bezeichnend. Ich meine, das ist auch eine Traditionsmarke. Wir wissen das ja alle, ne? Das berühmte Century Fox Logo. Und dass das dann einfach so von einem anderen Unternehmen übernommen wird, ist schon ziemlich heftig. Vor allem von einem, das schon so viel in der Filmbranche unter Kontrolle hat. Also ich weiß auch nicht, wie das noch werden wird. Es werden insgesamt oder sollen insgesamt 61 Milliarden Euro für Fox bezahlt werden. Da sieht man auch, welche Dimension dieses Geschäft hat. 61 Milliarden Euro sollen dafür gezahlt werden. Ich werde wahnsinnig, ja. Das ist doch irre. Ich kann das kaum fassen. Ist das kein Druckfehler? 71 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 61 Milliarden Euro? Ich weiß nicht. Weil, scheint tatsächlich so zu sein. Ursprünglich wollte nämlich im Juni Comcast 65 Millionen bieten. Offenbar hat sich das dann nach oben geboten, schon Dezember 2016 hieß es, ich glaube, das mit den 65 Millionen US-Dollar ist ein Druckfehler, das sollte bestimmt 65 Milliarden US-Dollar heißen, weil schon Dezember 2017 wurden schon 52 Milliarden US-Dollar geboten von Disney. Ja, und dann eben kam Comcast auf den Plan, hat 65, also das ist echt schlimm, ja, dass sie hier so einen Druckfehler drin haben, das ist auch nicht so doll, ne. Also, 52 Milliarden US-Dollar wurden geboten, ja, dann kam Comcast, die haben 65 Milliarden US-Dollar geboten, ja, und jetzt hat sich das eben noch nach oben gepusht und jetzt sieht es wohl so aus, als ob für 71 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 61 Milliarden Euro Fox über den Tresen geht und Disney das Ganze bekommt. Bei dem Anbieter Sky, da will sich Comcast allerdings noch nicht zurückziehen. Auch da bietet Disney Disney mit. Jetzt ist nicht ganz klar, ob die sich da vielleicht zurückziehen davon. Ich glaube, da würden selbst die Wettbewerbshüter in den USA vorsichtig werden. Ja. Da liegt das Angebot momentan von Comcast das höchste für 34 Milliarden US-Dollar. Also wesentlich geringer. Aber Experten gehen davon aus, dass Disney sich jetzt von diesem Angebot zurückzieht, so wie sich Comcast von dem anderen zurückgezogen hat. Also vielleicht hat man sich da irgendwie geeinigt. Okay, also wir nehmen Sky und ihr nehmt Fox. so sieht es wohl aus. Ja. Wie auch immer, es wird weiterhin sich die Filmfirmen verdichten und die Megakonzerne werden größer. Und bald gibt es nichts mehr anderes. Seid ihr vielleicht Shadowbanned auf Twitter? Tja, dann könnt ihr mal nachgucken, ob es tatsächlich so ist oder ob ihr das nur so empfindet. Ja. Ihr könnt euer Twitter-Account prüfen lassen mit dem Tool shadowban.eu. Wenn ihr darauf geht und euren Twitter-Namen eingibt, dann sagt euch dieses Tool, ob ihr gebannt seid oder nicht, ob ihr Shadowbanned seid. Ja. Das ist eine interessante Geschichte. Also Shadowbanned heißt, ihr wisst es nicht wirklich, ja, ob ihr für andere sichtbar seid oder nicht. Das nennt man Shadowbanned. Also Twitter macht es tatsächlich so. Unfair, gemein und hinterhältig. Ja, wenn ihr nicht den Idealen von Twitter entspricht, dann werdet ihr versteckt vor den anderen Nutzern. Und ob das der Fall ist, sagt euch eben auch Shadowban. Ja. Interessante Geschichte. Gut, ich habe noch zum Schluss ein lustiges Video der Woche, wie Japaner deutsche Ramen sehen. Ja, das war zu sehen in dem Anime Miss Kuizumi Loves Ramen. Da gab es nämlich eine Szene, in der deutsche Ramen geschlürft wurden. Ja, und ich finde, das passt ja ganz gut zu der guten Nachricht mit dem Japan-EU-Handelsabkommen. Ja, denn jetzt werden die japanischen Ramen deutlich günstiger werden bei uns. Und wahrscheinlich auch in mehr Arten angeboten werden können, als das bisher der Fall war. Damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur damit auf YouTube könnt ihr das loswerden im entsprechenden Videobeitrag oder im Diskussionsforum auf YouTube. Da freue ich mich immer. Und dort findet ihr auch die ganzen Links und Informationen zu den behandelnden Themen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.